Einleitung. Der Mensch, das moralische Tier. Motivation. Konservative Landbewohner mögen Hunde, moderne Städter lieben Katzen. Wer im Schlafzimmer bügelt, wählt eher rechts und wer sich nackt auf dem Sofa lümmelt, eher links. In diesem Buch geht es um solche Erkenntnisse aus weltweiten Untersuchungen. Inwiefern Kleidung unsere politische Gesinnung widerspiegelt, warum Menschen in Ländern, in denen es viele Parasiten gibt, streng religiös leben und warum mit der Globalisierung das Zeitalter der Neophilie angebrochen ist, die Verehrung des immer Neuen. Es geht um die alten Stämme, die durch Herkunft und Tradition bestimmt sind, und die neuen digitalen Stämme, die eine gemeinsame Vision von der Zukunft verbindet. Ich zeige, warum Angst nicht fremdenfeindlich macht und wie man anhand von Persönlichkeitstests an Kindern vorhersagen kann, welche politischen Vorlieben sie als Erwachsene haben werden. In all den Fällen wird deutlich, unsere Emotionen prägen unsere Moral und damit unsere politischen Präferenzen. Die Idee zu diesem Buch entstand, nachdem mich, wie viele andere, zwei Ereignisse politisch aufgerüttelt hatten, die mich intensiver über Polarisierung in der Politik und den sozialen Medien nachdenken ließen. Das erste war die Finanzkrise 2008. Sie hat Millionen in den Ruin getrieben. Viele Staaten haben mit Steuergeldern Banken gerettet, doch die Verantwortlichen wurden nicht zur Rechenschaft gezogen. Die Geschehnisse ließen mich ratlos zurück.